Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten richtigen und regulären Ausgabe des HSG-Podcasts. Mein Name ist Sebastian Stolke und ich werde euch heute durch das Programm führen. Ja, Programm ist ein gutes Stichwort. Was steht denn in dieser ersten Episode an Programm auf dem Plan? Zuallererst werde ich ein paar Neuigkeiten aus dem Vereinsleben präsentieren. Da stehen insbesondere in den Sommerferien einige Aktionen für unsere HSG-Jugend an, die vielleicht für euch von Interesse sein könnten. Und dann kommen wir auch schon zum Thema der Woche, denn dann soll es um die männliche A-Jugend gehen, die in Cuxhaven zu Gast war und dort am Beachhandball-Turnier teilgenommen hat. Ja, und da haben wir dann auch zwei kleine Interviews von Spielern. Da kommen dann endlich mal andere Personen außer mir zu Wort. Und zu guter Letzt wird unsere FSJlerin Emily Sander in unserer neuen Kategorie 7 Stammvereine, 7 Fragen, einige Fragen zu ihrer FSJ-Tätigkeit beantworten. Bevor die Ausgabe dann allerdings komplett beendet ist, möchte ich noch einen kurzen Ausblick auf das erste HSG-Jugendhandballcamp geben, was am kommenden Wochenende ansteht. Im Rahmen der Neuigkeiten möchte ich euch auf eine ganz besondere Neuigkeit aufmerksam machen, denn dieses Jahr werden wir das allererste Mal ein, ja, ich würde schon sagen, relativ umfangreiches Jugend-Sommerferienprogramm abliefern. In den vergangenen Jahren war es eigentlich immer so, dass die Trainer mit ihren Mannschaften mehr oder weniger auch für Sommerferienprogramm gesorgt haben, hier und da mal trainiert haben oder vielleicht auch einige andere Aktionen durchgeführt haben, die dem Handball vielleicht etwas ferner waren. In diesem Jahr möchten wir das insgesamt und zentral veranstalten. Hierzu haben wir 3 verschiedene Sommerferienangebote. Die Anmeldung hierzu wird in den kommenden Tagen auf unserer Website www.hsg-schaumburg.de online gehen. Da könnt ihr dann einfach eine der 3 oder sogar alle 3 Veranstaltungen auswählen, eure Daten hinterlegen, sodass wir euch eventuell nochmal kontaktieren können, sollte es doch nochmal zu einer Änderung. Von den Terminen kann ich jetzt aber auf jeden Fall schon mal berichten, denn wir haben grundlegend 3 verschiedene, ich denke, ganz nette Aktionen für unsere Jugend und im Falle des ersten Events sogar für die Eltern unserer Jugend am Start. Denn am 13.07.2018 findet ab 15 Uhr auf dem Sportgelände in Bad Nenndorf unser Sportabzeichentag statt. Unter toller Unterstützung von Familie Knüttel, die da mitorganisatorisch am Werke sind, laden wir ganz herzlich Spielerinnen und Spieler sowie auch deren Eltern zu unserem Sportabzeichentag ein. Dort kann man dann fürs Sportabzeichen üben, aber das ist noch nicht alles, denn vor Ort werden auch offizielle Prüfer des Sportabzeichens sein, sodass, wenn ihr möchtet, ihr da auch gleich das Sportabzeichen abgenommen bekommen könnt. Also das Ganze findet am 13.07. ab 15 Uhr auf dem Sportgelände in Bad Nenndorf statt. Kommen wir nun zu unserem zweiten großartigen Highlight, in dem ich auch besonders involviert bin, denn das ist eine Trendsportart, die mir wirklich extrem ans Herz gewachsen ist. Es geht um ein Beachhandballtraining für, ja, im Prinzip alle Jugendspieler unserer HSG. Bei hoffentlich gutem Wetter laden wir euch am 30.07.2018 ebenfalls ab 15 Uhr auf das Sportgelände in Bad Nenndorf ein. Dort werden wir auf der Beachanlage Spinshots üben, den Camper im Sand erlernen oder einfach nur grundlegend uns an das Spielen im Sand gewöhnen. Beachhandball-Fans werden sicherlich eh dabei sein und auch allen, die bisher noch nicht mit Beachhandball in Kontakt gekommen sind, empfehle ich, da doch mal vorbeizuschauen, denn es handelt sich tatsächlich um eine wahnsinnig akrobatische und sehr, sehr intensive Trendsportart. Also seid auch am 30.07.2018 ab 15 Uhr auf dem Sportgelände in Bad Nenndorf dabei, wenn es in den Sand geht. Und zu guter Letzt noch ein weiteres ganz besonderes Highlight, denn am 4.08.2018 findet ab 16 Uhr in der Sporthalle in Waltringhausen ein Training mit unseren ersten Herrenspielern statt. Unsere erste Herren befindet sich an diesem Wochenende im erweiterten Trainingslager, wird da schwitzen und an der Form für die kommende Saison arbeiten. Und alle Jugendspieler, die darauf Lust haben, können für 90 Minuten ein Teil davon werden, indem sie bei der ersten Herren ein Training absolvieren, einige Tricks sich sicherlich von unseren Oberliga-Herren abschauen können und auch mal sehen können, was die so im Training denn ableisten. Im Anschluss an das Training findet dann noch ein Testspiel unserer ersten Herren statt. Da verschiebt sich das ganze Geschehen von unseren Jugendspielern dann auf die Tribüne, wo dann hoffentlich mit Klatschpappen und Trommeln unsere erste Herren zum Sieg geklatscht wird. Das ist dann die letzte Aktion in unserem diesjährigen Sommerferienprogramm. Sie findet, wie gesagt, am 4.8.2018 ab 16 Uhr in der Sporthalle in Waldringhausen statt. Die Anmeldungen für all diese Veranstaltungen erfolgen dann entweder online über unsere Website www.hsg-schaumburg.de oder bereits am Wochenende bei unserem Handballcamp. Aber dazu werde ich euch am Ende dieses Podcasts noch ein, zwei Worte berichten. Kommen wir nun zum eigentlichen Hauptthema dieser Woche, denn unsere männliche A-Jugend war am vergangenen Wochenende in Cuxhaven, hatte dort unter sehr gemischtem Wetter ein tolles Beachhandballturnier und erreichte mit 2 Mannschaften und 17 Spielern sowohl den 3. als auch den 4. Platz beim HVN Beachhandballturnier. Zwischen den Spielen hatte ich die Möglichkeit, mich mit Ralf aus unserer ersten Mannschaft und mit Marcel aus unserer zweiten Mannschaft zu unterhalten. Und diese Interviews kommen jetzt. So, wir befinden uns jetzt am Cuxhavener Strand in Dunen und ich habe Ralf als Gesprächspartner bei mir. Ralf ist aus unserer männlichen A-Jugend und Ralf, von dir würde ich ganz gerne mal ein bisschen was über diese Veranstaltung hier wissen. Erzähl doch mal. Ja, also wir sind ja jetzt 3 Tage hier mit 2 Mannschaften. Wir zählen aber zusammen. Wir spielen jetzt ein bisschen Beachhandball, versuchen das Turnier zu gewinnen. Sonst immer schön das Wetter genießen, ein bisschen grillen, ein bisschen Spaß haben. Ich habe ja vernommen, dass die männliche A-Jugend an relativ vielen Turnieren teilnimmt. Was macht dieses Turnier so besonders? Denn es ist ja schon vielleicht ein bisschen anders als die anderen Turniere, an denen wir teilnehmen. Also das Turnier ist definitiv anders. Also Cuxhaven ist jedes Jahr ein Event. Es ist einfach groß und gut organisiert. Und der Strand, das ist einfach ein cooles Feeling. Das Wetter spielt zwar nicht immer mit, aber damit können wir leben. Wetter ist ein interessanter Punkt. Seid ihr schon abgesoffen? Noch nicht. Dieses Jahr noch nicht zum Glück. Letztes Jahr war das noch ein bisschen schlimmer, aber jetzt ist alles gut. Cool. Turnierverlauf bisher, wie sieht's aus? Also der Turnierverlauf für die erste Mannschaft läuft gerade echt gut. Also wir haben noch nichts verloren. Die zweite Mannschaft, die müssen noch ein bisschen an sich arbeiten, aber das wird schon. Die zweite Mannschaft muss noch ein bisschen an sich arbeiten, das ist schön. Wie sieht's denn bei der zweiten Mannschaft aus? Wie haben die denn bisher performt? Also es gibt stärkere und schwächere Spieler. Einige sind ja auch zum ersten Mal hier. Also das sieht man definitiv, dass die Spinshots noch nicht so sauber sind, aber... Erzähl uns doch mal ein bisschen was, du spielst ja jetzt in der ersten Mannschaft hier, erzähl doch mal ein bisschen was von unserer Spielphilosophie oder von eurer Spielphilosophie, wie ihr dieses Beachhandballturnier angeht. Die Spielphilosophie, ja, gewinnen, ne? Also immer schön 2 Punkte, keine Gegentore, mit viel Einsatz, mit viel Herzblut, dann wird das. Und ich habe mir sagen lassen, dass du ja nicht so häufig in der Offensive auftauchst, du bist dann eher so der Abwehrrecke, richtig? Genau, Abwehr ist meine Spezialität, da habe ich auch am meisten Spaß dran, wenn ich ehrlich bin. Die Bälle rausholen und dann können die anderen ruhig die Tore machen. Sehr teamdienlich, Ralf. Erzähl doch mal so ein bisschen, du bist ja auch nicht das erste Jahr hier in Cuxhaven, erzähl doch mal so ein bisschen von der, ja, von deiner Cuxhaven-Historie. Wie oft warst du schon hier? Was ist hier so Großartiges passiert? Hier spielt das Wetter ja manchmal auch etwas verrückt, vielleicht ist da was Kurioses oder Erwähnenswertes passiert. Also ich bin jetzt schon einige Jahre in Cuxhaven dabei. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir es doch, dass das Wetter so schlecht war und einige noch in Hotels umziehen mussten über Nacht. Wir zum Glück nicht. Dann, was ist passiert? Wir haben gewonnen das Turnier, wo sowohl mit B-Jugend als auch mit C-Jugend. Jetzt sind wir zum ersten Mal mit den Herren dabei, A-Jugend männlich und Herren, beziehungsweise Damen. Das ist natürlich nochmal was anderes, aber Historia, immer schön, immer voll. Gut, dann an dieser Stelle würde ich das Gespräch beenden wollen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Viel Spaß noch. Danke. So, jetzt habe ich hier Marcel bei mir. Marcel spielt in der männlichen A-Jugend 2 und auch wir befinden uns am Strand in Dunen. Und ich möchte Marcel jetzt so ein bisschen ausfragen zu dem Turnier in Cuxhaven. Marcel, ihr habt ja heute auch schon gespielt. Wie habt ihr denn heute so abgeschnitten? Wie war denn der Turniertag für euch in der zweiten Mannschaft? Die Spiele der zweiten heute waren relativ erfolgreich. Wir haben 2 Spiele souverän gewonnen, davon ein drittes nicht ganz so souverän verloren, wo wir im Penalty-Shootout dann leider das Spiel nicht für uns gewinnen konnten. Ja, morgen wird sich dann entscheiden, wie das Spiel wie die Platzierung am Ende ausgehen wird. Du hast jetzt schon von heute und morgen gesprochen, was mich interessiert. Wie ist denn so ein typischer Ablauf beim Beachhandballturnier in Cuxhaven von Freitag bis Sonntag? Also im Normalfall kommt man so Freitag Mittag gegen Abend an. Dann werden die Mannschaften so gemeldet und so. Dann grillt man zusammen, sitzt entspannt in einer Runde. Gestern Abend haben wir noch Marshmallows gemacht. Ja, dann geht man halt irgendwann schlafen und am Samstag sind dann die Gruppenspiele, die so 10, 11 Uhr losgehen. Dann kann man den ganzen Tag 3 oder 4 Gruppenspiele spielen, je nachdem in welcher Gruppe man sich befindet. Und am Sonntag dann geht es zu den Platzierungsspielen, wo dann halt entschieden wird, welchen Platz man am Ende bestreiten kann. Vielen Dank für diese Einblicke schon mal. Abschließend noch die Frage nach deiner Cuxhaven-Historie. Wie oft warst du jetzt schon dabei? Wie weit bist du gekommen? Ich bin jetzt zum 4. Mal dabei. Dabei haben wir, ich glaube, 2-mal gewonnen. Einmal Finale und nochmal Finale. Also hoffentlich Finale dieses Jahr. Ja, die letzten Jahre waren eigentlich immer ganz gut, auch wenn mit zunehmender Zeit die Spiele eher unerfolgreicher wurden, da wir in den ersten Jahren sehr erfolgreich waren und dann letztes Jahr leider nicht gewinnen konnten. Okay, lieben Dank für deine Zeit, Marcel. Danke für die Einblicke für das Beachhandballturnier in Cuxhaven. Wir sehen uns. Danke dir. Gerne. Kommen wir nun zu unserer neuen Kategorie 7 Stammvereine, 7 Fragen. Und heute vor dem Mikro befindet sich unsere FSJlerin Emily Sander, die zum 15.07.2018 ihren Dienst aufnehmen wird und dann die erste FSJlerin unserer Handballspielgemeinschaft Schaumburg-Nord sein wird. Sie erzählt euch jetzt von ihren Aufgabenfeldern und ein paar persönliche Dinge. Wie bist du zum Handball gekommen? Ich komme aus einer sehr handballinteressierten Familie und habe bereits im Alter von 3 Jahren angefangen, beim HV Basinghausen Handball zu spielen und habe da jede Altersgruppe durchlaufen und spiele jetzt in der ersten Damen. Was sind deine bisherigen Erfahrungen als Trainer? Ich habe beim HV Basinghausen schon viel bei den Minispielfesten und der Grundschulliga geholfen und bin jetzt seit 2 Jahren tätig bei der HSG Schaumburg-Nord als Trainerin im weiblichen C-Jugendbereich. Warum hast du dich dafür entschieden, das FSJ bei der HSG zu machen? Ich möchte meine Fähigkeiten im Trainerbereich weiter erweitern und neue Ideen mit in den Verein einbringen und das FSJ als berufliche Orientierungsphase nutzen. Auf was freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Ich freue mich am meisten auf meine bevorstehenden Aufgaben und Ziele und auf eine gute Zusammenarbeit mit der HSG. Was schätzt du an der HSG? Das gesamte Miteinander und vor allen Dingen ein Team, was immer hinter einem steht. In welchem Stammverein bist du? TSV Riepen. Ja, abschließend bleibt mir nur noch übrig, dass ich mich gerne bei allen Zuhörern dieser Episode, dieser ersten richtigen Podcast-Episode bedanken würde. Genauso wie bei allen, die daran mitgewirkt haben, bei meinen Interviewpartnern. Und wir werden uns sicherlich in den nächsten Episoden immer weiter versuchen zu verbessern. Das steht auf jeden Fall auf unserem Plan, genauso wie die Verbesserung der Audioqualität in den Interviews. Und neben dem Hinweis, dass jetzt gerade an diesem Wochenende das Jugendhandballcamp bei uns stattfindet und dem Hinweis, dass in der nächsten Episode natürlich das große und bestimmende Thema sein wird, habe ich eigentlich auf nichts mehr hinzuweisen. Ich hoffe, euch hat die Episode so ein bisschen gefallen und wir können alle drauf aufbauen. Bis dahin. Tschüss.